Jetzt bin ich im Zelt der Stromis vom Klimacamp und sitzt Patricia gegenüber. Sie ist Mitglied der Stromi-Crew. Hi. Hallihallo. Ihr habt echt was aufgefahren. Ich sehe sehr viele Solarpaneele. Wie viele sind das? Hast du da einen Überblick? Über 50 auf jeden Fall. Über 50 Solarpaneele. Ja. Genau, und die stehen hier alle auch in unterschiedliche Richtungen gestellt, wie ich sehe. Und hier sind große Akkus, nehme ich an, oder? Genau, also wir haben erstmal die ganzen Solaranlagen hier ausliegen. Da versuchen wir immer, die eben schlau hinzustellen, also mit der Sonne zu richten. Das heißt, händisch rennt ihr da jeden Tag mal ran und dreht die? Ja, also wir machen sozusagen abends, ich meine, dann ist keine Sonne mehr da, dann bereiten wir die auch schon mal vor, weil wir keine Lust haben, so früh aufzustehen, wie die Sonne aufgeht. Das heißt, da werden die schon mal ausgerichtet für die ganze Morgensonne. Genau, und dann gegen Mittag wird es dann halt einfach ausgerichtet und genau, da suchen wir immer Freiwillige oder wir machen das halt selbst, genau, und dann werden die einfach umgerichtet, ja. Und diese Speichereinheiten, wie viel kommt da so rum? Also jetzt das misst man in Leistung, nehme ich an, in Kilowattstunden, oder? Genau, die Leistungen kommen erstmal in Watt oder dann halt Kilowatt und dann kann man dann auch eben dann diesen Verbrauch, der wird dann in Kilowattstunden. Ne? Das ist Arbeit, ne? Glaube ich. Also, egal, okay, ja. Die Energie ist dann in Kilowattstunden, also es hilft halt nicht nur zu wissen, okay, meine... Das ist zum Beispiel hier mit den Handys ganz witzig, weil die eigentlich gar nicht so viel verbrauchen, das Laden, was da erstmal draufsteht mit den Watt. Dann haben wir halt, sind hier relativ viele Menschen, das heißt erstmal so kommen einige Watt zusammen und dann läuft es halt irgendwie über 12 Stunden hier, haben wir hier die Ladestation für die Handys an für alle und das macht es dann doch zu einem ganz großen Verbrauch, aber wenn man dann eben diese Wattzahl eben nochmal die Stunden nimmt und dann kommen die Kilowattstunden rum. Und genau. Schafft ihr das mit dieser Stromversorgung im Moment, das Camp bei vollen Sonnenschein zu versorgen? Genau, also voller Sonnenschein ist halt immer schwierig. Wir hatten jetzt die ersten zwei Tage so ein bisschen bedecktes Wetter. Da war es sozusagen nicht möglich. Das ist auch ein großes Thema hier auf dem Camp. Mhm. Und witzig ist auch ein bisschen, wir haben jetzt versucht, ein bisschen aufzudröseln, transparenter zu machen, was schluckt eigentlich was. Und mal so eine Liste zu machen. Mhm. Und da war halt die Kühlung, die halt hier die Lebensmittel lagert, auch Essensreste lagert. Und da gab es halt ein ganzes Hygienekonzept und auch eben die Küche war da involviert, mit was sie rechnen kann und so und wie die arbeiten kann. Ja, und da war halt dieser große Kühler dabei. Und der schluckt halt die Hälfte von dem ganzen Campverbrauch. Also es war jetzt für einen Tag, den wir mal gerechnet haben, ich glaube 30 Kilowattstunden. Mhm. Und, für einen Tag. Genau, und das ist okay eigentlich, wenn man überlegt, wie viele Menschen hier sind. Wir haben vorhin da mal, das ist so irgendwie so ein Familienhaushalt, habe ich jetzt gehört, was die da müssen, so sich überlegt haben, was sind das überhaupt für Dimensionen. Wir sind über 1000 Leute hier und so, deswegen relativiert sich das schon. Also die Leute sparen schon, glaube ich, gut ein oder leben hier sehr, sehr sparsam. Die Sache ist aber genau, ne, wie geht man als Aktivisten eben um? Mhm. Wollen wir dann umstöpseln oder nicht? Wenn wir halt abends dann vor allem merken, okay, wir kommen nicht über die Nacht. Weil ich meine, wir gehen auch irgendwann schlafen und dann müssen wir ja rechnen, so und so viel Kapazität ist noch in der Batterie drin. Und dann können wir uns ausrechnen, wie viel braucht denn die Kühlung über Nacht? Und dann können wir ausrechnen, ja, so um 4 eigentlich. 4 Uhr werden die Batterien leer. So. Ich finde, für eine ökonomische Utopie reicht dieses Konzept doch trotzdem aus. Also bin ich, also jetzt, gut, ich wollte mir jetzt gar nicht so mit dieser Diskussion beginnen, aber wenn du sie jetzt auf so interessante Weise mal angesprochen hast, wenn jetzt eine Bevölkerung tatsächlich in der Lage ist, sich halt irgendwie auch so ein bisschen privat umzustellen, sich halt um seinen Strom kümmert in der Form und es nicht immer ausreichen würde, hätten wir ja trotzdem eine riesengroße Entlastung oder eine riesengroße Menge an Strom, die halt von außen noch abgefarmt werden kann und um halt ein dezentrales Versorgungssystem aufzubauen, auch wenn wir dann mal ab und zu umstöpseln. Also genau, die Debatte führen wir halt hier ziemlich rege. Und da stehen so zwei Meinungen auch gegenüber oder ja, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber so zwei Hauptmeinungen sind zum einen, wollen wir hier eben diese Autarkie leben? Also ist die Idee, ist das Klimacamp auch dafür da, zu sagen, okay, wenn wir wollen nur von Erneuerbaren 100% leben und wenn die jetzt sozusagen all sind, dann haben wir Pech, dann muss man die Musik ausmachen, dann muss man die Kühlung ausmachen, dann haben wir vielleicht irgendwie Durchfall die nächsten Tage, weil das Essen schlecht ist oder so und damit lebt man dann halt. Oder will man das nicht und schaut halt einfach, dass hier das Programm auch mit den ganzen Aktionen, mit den Workshops sauber laufen kann und genau, sobald dann sowas wie, okay, Lebensmittel haben wir keine Lust, dann auch wegzuschmeißen, beziehungsweise die Leute haben damit geplant, ein Essenskonzept gemacht für so viele Leute und wir haben keine Lust, dass das irgendwie weggeschmissen wird. Das wurde extra rangekarrt und so. Also diese ganze Kette, die da hinten dran steckt, da muss man halt abwägen. Aber was wir gemacht haben, ist das auch eben ins Camp reinzutragen. Also es ist jetzt eben auch in der Diskussion, in den Plenar drin. So, was wollen wir hier überhaupt? Wie wollen wir das gestalten? Und ja, also der Wunsch ist auf jeden Fall Autarkie eigentlich eher so vom Camp gewesen. Auf der anderen Seite von den einzelnen Fraktionen, wie Küche, Hygiene, Sicherheit und so, da gibt es bestimmte so ein Grundbedürfnis an oder ein bestimmter Verbrauch, der einfach da ist und den wir auch sicherstellen wollen, damit das hier überhaupt funktioniert. Aber was jetzt rauskam wiederum, ist, dass das in den nächsten Jahren oder beim nächsten Camp auch einfach früher mit einbezogen werden soll. Auch dieser Wunsch nach Autarkie. Und je nachdem kann ja auch geplant werden. Also brauche ich dann zum Beispiel, brauche ich ein anderes Küchenkonzept. Ne? Ja. Also wenn diese Kühlung so krass drauf ist so, und das so viel schluckt und wir das nicht immer stemmen können. So. Und wenn wir halt wir holen Eis. Ja, so, keine Ahnung. Eis. Dann wird halt irgendwie gegessen und vielleicht nicht so viel vorgeschnibbelt, sodass die Leute sozusagen direkt kommen können, Essen serviert bekommen und so weiter, dann dauert es halt länger. Ne? Dann stehen da Leute in Schlangen, dann ist vielleicht mal was leer, dann ja, gibt es, also so, das ist so die Frage. Und was für Lebensmittel gibt es? Also ich meine, sowieso haben wir ja eigentlich schon den Vorteil, dadurch, dass hier nur veganes Essen gibt. Dass es nicht so schnell schlecht wird. Genau, kann man den Kühlwagen ein bisschen höher machen, ist nicht so streng, ne? Du bist Promotionsstudentin der Chemie und forst an Stoffen, die bei Sonneneinstrahlung Energie produzieren, kann man das so sagen? Ja. Wie funktioniert, was sind das, wie, was ist gerade das Prinzip so ungefähr von diesen Paneelen, die wir gerade dir hier stehen habt? Was ist da drin? Also diese konventionellen Solaranlagen bestehen hauptsächlich aus Silizium. Mhm. Also Sand. Sand, genau, ist ja SiO2, aber genau, ganz schön aufgereinigter, also sozusagen Quarz kann man sozusagen als Rohstoff nehmen, aber leider braucht es relativ viel Energie, reines Silizium herzustellen, sodass ich auch so Wafer und letztendlich so Solarpaneele draus machen kann. Da gibt es verschiedene Prozesse, das kennt man vielleicht auch ein bisschen, wenn man sich die anschaut, manche sehen so ziemlich schwarz aus oder so dunkel aus, manche haben eher so bläuliche, verschiedene schimmernde Bereiche und so. Das eine ist dann kristallines Silizium, so ganz reines Silizium, das so ganz gleichmäßig wächst, was halt eher aufwendiger in der Herstellung ist. Oder eben dieses, was so schön schimmert, was aber eigentlich gar nicht so cool ist für die Effizienz der Zelle, mit diesen verschiedenen Bereichen. Ja, das Schimmern heißt ja auch, dass das Licht reflektiert wird, und gar nicht genutzt werden kann, aber auch eben so sieht man so bestimmte Bereiche, so Korngrenzen. So ist das halt gewachsen in so einzelnen Körnern und ja. Also eigentlich ist es, ich hab Siliziumoxid, was halt wahrscheinlich mein Sand oder erstmal, nehme ich an, weil das viel da ist. Ja, Quarz. Oder? Ja, ich denke Quarz nimmt man dafür, das wird abgebaut und liegt in der Landschaft. Also theoretisch ist es sozusagen super viel vorhanden. Also man gibt ja so mit zum Beispiel mit Lithium in der Batterietechnik dann die Diskussion, okay, mit dem Abbau und so weiter und wo das liegt und es ist begrenzt und sowas und kann unseren Bedarf nicht decken. Mit Silizium ist eigentlich so, dass es so viel vorhanden ist in der Erdkruste, aber wie gesagt, der Aufreinigungsprozess dann so anstrengend ist. Also kleinste Defekte sorgen da eben für Verluste in dieser Zelle. Das heißt, es wird dann ja ziemlich aufwendig. Also eigentlich sozusagen ausgangsmäßig ist es cool, so sozusagen Quarzsand und irgendwie noch ein bisschen Kohlenstoff und klar, dann geht es noch über ziemlich viele Schritte, um als Silizium-Wafer genutzt zu werden, aber ja, der Weg dahin ist einfach extrem energieaufwendig. Und dann nehme ich an, haben wir jetzt vor uns so eine Art jetzt Netz aus Silizium und Kohlenstoffatomen und das liegt dann als Platte da. Was passiert, wenn da jetzt Licht drauf fällt? Also erstmal ist es eigentlich reines Silizium, wenn du es so vorstellst. So. Und dann gibt es aber bestimmte Bereiche, die noch wie, sage ich mal, also man nennt es dann Dotierung, P- und N-Typ-Dotierung. Also du kannst dir wie vorstellen, dass da bestimmte andere Elemente rein diffundieren, also rein wandern können in so einem bestimmten Prozess, sodass sozusagen so eine Plus- und eine Minusseite entsteht von der Sache. Weil das, was wir ja machen wollen, ist, dir Sonnenlicht zu nutzen. Das heißt, da kommt Sonne auf mein Panel an und dann sollen ja irgendwie bewegte Ladungen draus werden, also Strom. Ja. Strom ist nichts als Elektron, die sich bewegen. Was mich da wundert, gerade ist, also ich habe gelernt, damals im Chemieunterricht, erinnere ich mich noch, dass in einem Metall Elektronen sich frei bewegen können. Ja. Und deswegen kann ich da sozusagen Pol anstecken und dann können die sich frei bewegen. Und andere Stoffe, die keine Metalle sind, haben das nicht. Genau. Was bewegt sich dann in dem Silizium? Ja, das Witzige ist, dass das eben weder Metall ist, noch irgendwie Nichtleiter, sondern eben ein Halbmetall. Also genau was dazwischen. Und das ist ziemlich wichtig, dass ich überhaupt diesen Fotoeffekt, also Sonnenlicht absorbieren, Elektronen anregen und dann rausleiten als Strom, dass ich das überhaupt nutzen kann. Also das kann ich weder mit einem Metall noch mit einem Nichtleiter. Und da geht es genau darum, eben können die sich frei bewegen, können die überhaupt nicht angeregt werden. Also frei bewegen wäre Metall, überhaupt nicht angeregt oder so gut wie, also nur riesige Energien, dass es überhaupt sich was bewegt, dann im Nichtleiter. Und da dazwischen eben ist der Halbleiter. Da ist eben eine bestimmte Energie, die man braucht, sodass Elektronen angeregt werden können in einem höheren Zustand. Und dann eine gewisse Zeit sozusagen da ist, um die wie rauszusaugen, abzuziehen. Und jetzt bewegt sich das. Genau, also die Sache ist so, dass dieses Prinzip ist dabei, das Material muss erstmal genau die Energie von der Sonne gut absorbieren können. So. Und es können halt nur bestimmte Materialien und Silizium ist halt eins davon. Es hat genau eben, was ich vorhin so als Halbleiter bezeichnet habe, so eine bestimmte Eigenschaft, dass es genau angeregt werden kann. In einem Bereich, der eben vom Sonnenspektrum auch kommt. Dann diese Anregung, was ich damit meine, ist eben, dass erstmal das Ganze ja, sag ich mal, Neutralzustand, dann eben so Ladungen generiert. Das heißt, da wird was angeregt, ein Elektron, zum höheren Zustand energetisch, sagt man dann, und ergibt so ein Elektron-Lochpaar. Weil Plus und Minus ist ja wieder Null, also sonst wie, also da kommt ein Photon rein, regt an, zack, und kreiert ein Elektron und wir sagen eben ein Loch, also das, was übrig bleibt, also sozusagen das Plus. So, und jetzt ist eben wichtig, dass es nicht einfach wieder zurückfällt und irgendwie strahlt, so wird dann eine LED funktionieren, das ist nämlich genau das umgekehrte Prinzip, sondern ich will nicht, dass es strahlt, sondern getrennt bleibt, die beiden Ladungsträger, und dann erstmal über einen äußeren Stromkreis, also das eine durch zum Pluspol geht, das eine zum Minuspol geht, das einen äußeren Stromkreis durchwandert und für uns so Arbeit verrichtet. So, und das können eben nur bestimmte Materialien. Und Silizium ist da ganz klar zurzeit so der. Ich bin auch total erstaunt, dass das im Endeffekt so. Dass das, also von den Stoffen und der Aufwendigkeit halt eigentlich so klein ist. Es ist halt. Also, du hast es gesagt, es kostet viel Energie, ne? Aber das System an sich ist ja gar nicht so komplex. Also, es ist praktisch eine Platte, die wird angeregt, dann fließen da Elektronen durch und dann gibt es einen Plus- und Minuspol, der die abfängt. Das ist das Prinzip. Ja. Geil. Also erstmal ziemlich coole Sache. Das ist auf jeden Fall leichter als Kohle aus der Erde zu baggern. Ja, das allemal. Vor allem ja mit den ganzen Langfristschäden. Aber was halt, da hängt immer noch so ein bisschen was dran. Also so kann ich es noch gar nicht nutzen. Also ich habe erstmal Solarpanel. Da hinten dran haben wir dann so ein Laderegler geschaltet. Laderegler, der kümmert sich eigentlich vor allem darum, genau, dass ich das, wenn ich einen guten Laderegler habe, dass ich meinen Solarpanel sozusagen gut betreibe, also jetzt elektrisch gut betreibe, man redet dann vom Maximum PowerPoint, also so betreibt, dass die beste Leistung da rausgezogen wird. Aus dem Panel selber? Wie wird das betrieben? Es steht ja, also für mich ist es so, ich sehe es jetzt rumstehen, ne? Es macht ja gar nichts. Genau, aber sozusagen der regelt so ein bisschen, was da rausgezogen wird. Letztendlich regelt er, hat halt so, eine, so. So ein Solarpanel eben bei einer bestimmten Stromspannungsverhältnis die beste Leistung. Ah. Also Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Und es bringt halt nichts, das bei der höchsten Spannung zu betreiben. Dann ist der Strom null. Und die Spannung wird am höchsten, wenn jetzt die Sonne drauf knallt? Also wird dann die Spannung erstmal größer, die Stromstärke oder weil das im gleichen Maße? Das wird... Vor allem der Strom steigt an, okay. aber auch die Spannung verändert sich, also mit der Lichtintensität. Aber halt vor allem, also wenn keine Sonne da ist oder wenn ich nicht drauf strahle, dann kann da, also die Spannung baut sich auf, aber vor allem der Strom wächst dann an. Und der Strom ist die Menge an Elektronen, die durch so ein Kabel fließen. Mhm, ja. Genau, das kann man sich wie so einen Strom vorstellen. Und genau, und das ist letztendlich auch das, was wir brauchen. Oder, genau, auf jeden Fall der Laderegler kommt dann hinten dran, da haben wir eben Batterien geschaltet, das ist hier jetzt auf dem Camp, haben wir hier ein paar Bleibatterien, das kann man sich so alte Autobatterien so ein bisschen so vorstellen, die haben wir dann aneinander geschaltet, wir haben aber auch hier hinten in so einem Anhänger nochmal Lithium-Ionen-Batterien drin, also eher diese neue Generation, die sind halt einfach ein bisschen kleiner auch und vom Handeln ein bisschen anders, aber letztendlich auch einfach ein Speicher, genauso wie diese Blei-Akkus auch. Witzigerweise wurden die auch letztes Jahr so ein bisschen gebastelt gemeinsam aus so alten... Die Akkus? Ja, also aus so alten Laptop-Batterien. Da hat man ja eben auch einige, ich glaube, keine Ahnung, weiß nicht, so 5 oder 8 irgendwie... Ja, vielleicht 8, die da so drinstecken in dem Laptop. Ja, und die baut man dann außen, ordnet die neu an und schaltet die in Reihe oder wie? Hast du ja lustig. Ja, und dann die Sache ist halt, wenn irgendwas in Reihe geschaltet ist und eine halt nicht funktioniert, dann hat man halt ein Problem, dann denkt man, der Akku. Dann kommen alle dahinter nicht? Oder? Ja, und deswegen kann man die halt einfach auseinanderbauen und gucken. Aber naja, es ist jetzt nicht so zu empfehlen, mit Lithium-Ionen-Batterien so ein bisschen alleine, wenn man gar keine Ahnung hat, irgendwie rumzubasteln und so. Hier gibt es schon Leute, die davon Ahnung haben. Okay, können schon mit Dingen mit passieren, explodieren. Ja. Also ich meine, man kennt es ja auch so von brennenden Akkus irgendwie von Samsung oder keine Ahnung, irgendwelchen Flugzeugen und so. Also es ist reaktiv einfach, deswegen sollte man da jetzt nicht einfach wild. Aber was für eine coole Upcycling-Methode. Ja. Weil davon, von dem Schrott haben wir ja unglaublich viel. Ja, also das war geil. Eine ganz coole Aktion. Aber ja, da muss es halt Leute geben, die Ahnung haben und irgendwie da motiviert sind und da ein paar Leute anheuern. Ja, und, aber voll geil. Dann wurde es hier letztes Jahr abends, haben dann immer mal ein paar gehockt und gelötet und und die Argus getestet. Ja. Und du sagst jetzt, du untersuchst gerade alternative Möglichkeiten, also andere Stoffe. Mhm. Was ist da so draußen? Wo geht das alles hin? Also oder vielleicht fangen wir erstmal unten an. Was haben die jetzt für einen Wirkungsgrad ungefähr? Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob die alt oder neu sind, aber ich gehe mal von außen. Also unter optimalen Bedingungen, also im Sinne von so mit Temperatur und Lichteinstrahlung, wenn es optimal ist, vielleicht 20%. 20%? Ja. Okay. Und die Sache ist halt, dass Silizium an sich, also wenn man sagt, okay, warum nicht 100% oder was auch immer so, dass es bei Lithium begrenzt ist. Also so über 30% kommt man sowieso nicht raus, einfach, das ist sozusagen in der Materialeigenschaft drin, was wir vorhin mit dem Halbleiter diskutiert haben und so, und dass dann bestimmte Energien so hoch, also dass Elektronen da hochhüpfen. Ist es dann so eine Art, ist es dann Zeit sozusagen, die das braucht? Also Zeit, dann geht es wieder auf den Zustand zurück, oder ist es Wärme am Ende eigentlich? Meinst du jetzt die Verluste? Ja. Also die Verluste kann man sich so vorstellen, dass so am einen bestimmte Energien vom Sonnenspektrum, also die Sonne strahlt und es ist immer ein Spektrum. Spektrum heißt verschiedene Energien. Wellenlängen. Genau, Wellenlängen. Und bestimmte Wellenlängen, wenn du dir vorstellst, langwellig bedeutet wenig Energie. Mhm. So, das stellen wir uns immer so rot oder das, was wir sehen, ist so rotes Licht oder Infrarot. Das reicht gar nicht aus, um dieses Elektronenlochpaar zu erzeugen. Ja. So, das sozusagen kann nicht anregen, das ist diese Halbleitersache. Also da gibt es so eine Art Barriere, die nennt man dann Bandlücke. Mhm. Da komme ich nicht hoch. Also das muss ich erstmal, die Energie reicht also nicht aus, um so ein Elektronenlochpaar zu erzeugen. was dann eben elektrischen Strom für mich bedeutet. Genau, und wenn ich das nicht anregen kann, dann habe ich keine Ladung, die fließt, dann kann ich das nicht nutzen. So, das wird nicht aufgenommen, es wird nicht absorbiert, sag mal. Okay. Genau, das heißt, der Teil, der ist schon mal Verlust. Dann kommt ein Bereich, wo es genau ausreicht, weißt du, dass die Energie von der Sonne reicht genau aus, um eben dieses Elektronenlochpaar zu erzeugen, um sozusagen die Elektronen auf so ein höheres Niveau zu anzuregen und dann eben rauszuleiten an, an Plus und Minus, um dann über einen äußeren Stromkreis dann Strom zu machen. Das heißt, da ist gut, so, da möchte ich meine Zelle optimieren, sodass sie das super gut kann und da nicht irgendwelche Verluste sind auf dem Weg und so, oder dass sie wieder runterhüpfen und rekombinieren, also im Sinne von gar nicht über den äußeren Stromkreis gehen und so. Ich will die maximal nutzbar machen, so, ne? Das ist ziemlich gut mittlerweile bei Silizium, also da kommen die richtig top. So. Das ist halt so eine technologische Sache. Und dann, wenn ich aber zu noch kleineren Wellenlängen, also höheren Energien gehe, dann, sage ich mal, regt es das Elektron dann super stark an, aber es fällt eben, und das ist eine Materialeigenschaft, auf ein bestimmtes Niveau erstmal wieder runter. Das ist eben diese Bandlücke, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist halt für Silizium bei 1,1 Elektronenvolt, also sie ist fest für das Material. Ja. So, das heißt, alles das, was da drüber geschossen wird, geht eigentlich in so Vibration und Wärmeverluste weg. Ich kann es immer noch nutzen für den Strom, weil es geht sozusagen auf dieses Niveau wieder von dieser Bandlücke oder diesen angeregten Zustand. Den kann ich schon nutzen, aber ein Teil geht eben verloren, diese extra Energie, die ich so drüber schießt. Also es ist so wie eigentlich bei einem Blatt von einem Baum oder also wie mit Chlorophyll. Es gibt halt ein Absorptionsspektrum und dort, wo es halt das Licht aufnehmen kann, dort kann es genutzt werden. Ja. Okay. Und also das ist cool. Okay, also diese 30% sozusagen der Teilbereich des Spektrums, der halt funktioniert, der absorbiert werden kann. Genau, der gut genutzt werden kann. Das heißt, warte, lass mich, ich komme selber drauf. Du untersuchst jetzt Möglichkeiten, sozusagen alle Farben, die es gibt, vom Lichtspektrum abzufangen. Ja, genau, eigentlich genau, also das, Nee, um ehrlich zu sein, das hat mir gestern jemand gesagt, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, mir ist nur gerade wieder eingefallen. Komm schon. Nee, vielleicht wäre ich drauf gekommen. Ja, das sind dann so Mehrfach-Solarzellen. Also wenn man sich vorstellt, wenn ich mehrere dieser Schichten aufeinander packe oder diese Einzelzellen aufeinander packe und jeder sich sehr gut um einen Bereich, um einen Energiebereich kümmert, dann genau kann ich halt dieses Limit, dieses Effizienzlimit, was halt vorher dann irgendwie so bei 30 lag, kann ich halt hochschrauben. Und ist das dann, heißt das, also muss man dafür das Silizium anders anordnen oder benutze ich dann gar kein Silizium mehr dafür? Genau, also ich benutze kein Silizium mehr dafür. Also die Idee ist, dass es ja auch relativ aufwendig in der Herstellung ist, so ein bisschen kompliziert. Und die Idee ist, genau, was gibt es an ganz anderen Materialien? Aber ja, das ist halt alles in der Forschung. Und ja, so wie es halt ist, wenn es in der Forschung ist, dann gibt es da noch super viele Probleme, Vor- und Nachteile eben. Okay, aber was, also sind das dann auch Sachen, die auch wieder so viel verfügbar sind? Also ähnlich? Genau, also ich sag mal, Silizium ist schon schwierig zu toppen, so, ne? Weil das gibt's halt so viel in der Erdkruste. Aber also ich forsche zu Perovskit-Materialien, also ist erstmal eine ganz allgemeine Mineralklasse. Also wenn sich Atome so und so anordnen, dann heißen die einfach Perovskite. Die wurden so in der Natur gefunden mal und von einem Mineral und dann wurde es analysiert und dann wurde dieser Name gegeben. Ne? So. Das Coole an diesen Perovskiten oder warum das jetzt sozusagen Interesse oder viel Interesse zieht in der Forschung, ist, dass je nachdem, was für Elemente auch, man auf diese Positionen setzt, dass man diese Bandlücke, von der ich vorhin gesprochen habe, also wo diese interessanten Energien sind, wo ich diesen Fotoeffekt hinbekomme, steuern kann. Das heißt, das, was ich reinschmeiße, definiert so ein bisschen, wo diese Bandlücke sitzt und wo ich eben gut umwandeln kann. Ich verstehe, du meinst, welches Element du, also man kann sozusagen, gibt es ein Gerüst und da sitzt, ich hätte mal ein Metallion drin und das kann ich rausnehmen und mit einem anderen austauschen. Genau. Das ist cool, das gibt es nämlich auch in der Biologie, also das Chlorophyll-Molekül, hat in der Mitte ein anderes Ion als das von Hämoglobin, wobei aber eigentlich dieses Hämoglobin-Chlorophyll fast das gleiche, aber auch da ist auch nur der Kern ausgetauscht. Okay, was ist das und, jetzt? Erzähl mal. Das Eisen wahrscheinlich? Genau, und das andere ist Mangan. Mangan, okay. An dieser Stelle eine kurze Korrektur. Es handelt sich bei diesem Element nicht um Mangan, sondern es handelt sich natürlich um Magnesium. Genau, also das fand ich cool. Genau, es ist ähnlich dann. Ja. Ja, vom Prinzip ja, also das Austauschen. Und klar kann man da auch nicht alle nehmen. Ich meine, das sind ja, also auch genauso in dem Prinzip. Ich meine, das Molekül oder der Zustand muss irgendwie stabil sein. Das hat dann mit Ladung zu tun, das hat mit Radien zu tun. Und so, also ich kann da jetzt, das kann man sich ja gut vorstellen, wenn man so ein Modell aus so Kugeln bastelt und da jetzt irgendwie eine Monsterkugel, die man kleiner setzen möchte, dann ist vielleicht die Struktur nicht mehr die stabilste, die geformt wird. Ne? Genau. Und noch ein witziger Funfact ist, dass da, weil das ist ja alles, man nennt es dann Anorganik, also sozusagen, sagen wir mal, Steine. Oder die Chemie, die teilt sich ja so ein bisschen auf in die organische und die anorganische Chemie. Und das Witzige an diesen Perovskit-Materialien und die für die Photovoltaik da interessant sind, ist eben, dass das so ein, man sagt, Hybridmaterial ist. Also da sitzen jetzt nicht mehr eben diese Metallkationen drin und vielleicht noch Sauerstoff oder in dem Fall sind es Halogenid, also Chlorid, Bromid, Jodid, sondern auch noch ein bisschen Organikschlons. Ach echt? Ja, da sitzen kleine positiv geladene Moleküle auch drin. Und das ist ganz witzig. Also es ist halt anorganischer Festkörper. Aber sie existieren so in der Natur? Diese nicht, nee. Diese nicht? Also ihr baut die um? Ihr baut sich noch organisches Material rein? So Perovskit gibt es schon super alt und so. Das gibt es schon super lange. Das wird in verschiedenen Anwendungen auch benutzt. Das ist ja mega verrückt. Auch super lange, auch für die Brennstoffzellen und so, das ist schon super lang bekannt, so aber dann wurde gefunden, okay, ich setze da ein kleines organisches Molekül rein oder Kation rein, positiv geladen, anstatt eben ein Metallkation, anstatt positiv geladenes Metallteilchen und dann zack, bumm, das war so ein bisschen Zufall. Achso, weil meine Metallteilchen sind ja auch ziemlich, also können sehr groß sein, ne? Im Gegensatz zu, ich meine dann Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, aus denen ja eigentlich organische Moleküle bestehen, sind ja auch oft viel kleiner. Ja, ne? Genau, die stehen ja auch so in den Periodensystemen. Das heißt, dann ist dann nicht ein so großes, fettes Atom drin, sondern mehrere Moleküle dann. Oder so ein kleines Molekül. Ne? Das ist so interessant, weil das war für mich auch immer so, sind für mich zwei völlig getrennte Bereiche gewesen. Es wird ja auch immer getrennt irgendwie gelehrt. Ne? Es gibt halt die anorganische und organische Chemie. Und es ist auch tatsächlich in der Realität, also wie Dinge funktionieren und wie wir sie miteinander tatsächlich auch technisch bisher kombiniert haben, auch noch nicht der Fall gewesen. Ich habe hier Plastik, das ist halt organische Chemie. Das ist halt irgendwie, da ist gar nicht, das muss nicht drüber diskutieren und hier fließt halt Strom und da benutze ich halt sehr viel Anorganik und jetzt ist das auf einmal anders. Das ist so, das ist witzig, das ist cool, das ist Science Fiction irgendwie. Nice. Okay, und dann kriegt man dann irgendwann einen viel höheren Wirkungsgrad raus. Wie cool ist das denn? Wenn du noch Bock hast, würde ich gerne, hast du noch ein bisschen Ahnung, wie das mit der, wie realistisch die Speicherung, eigentlich geht es mir, glaube ich, vor allen Dingen um die Speicherung, weil, ne, ich meine, jedem ist das klar, so ein Panel natürlich nicht jederzeit funktioniert, schon mal mindestens 50% im Durchschnitt im Jahr nicht und dann ist es natürlich noch wetterabhängig. Es ist sonnensteinsabhängig und im Gegensatz jetzt zu der klassischen Verstromung von fossiler Energie halt nicht, also hat nicht eine permanente Hochlast, die es die ganze Zeit bringen kann. Das heißt, ich brauche irgendwas, was es speichert. Und da geistert ja ganz viel, also ich bei mir persönlich würde ich es nur Halbwissen nennen, beziehungsweise überhaupt kein Wissen darüber und viel Spekulation, auch in Gesprächen, so sind die Nachhaltigkeit von solchen Speicherelementen und inwieweit solche Batterien so eigentlich der so unökologischste Teil an diesem ganzen Projekt sein könnte, der es, und auch vor allen Dingen in der Begrenztheit der Ressourcen, die man braucht, um sie zu bauen, die so der Faktor sind, der es am Ende so an die Grenzen treiben könnte, irgendwie von seiner großen Nutzbarkeit und Flexibilität auch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung bei der ganzen Energiewende oder bei dem ganzen Thema. Ich meine, die Batterien werden besser, da gibt es viel Forschung dran und ja, zurzeit auch viel Forschung daran, Alternativen auch zu den Lithium-Ionen-Batterien zu bekommen. Schlagwort so Abbau und diese ganze Ressourcenintensivität halt auch mitzudenken und auch unter welchen Bedingungen abgebaut wird. Es ist aber halt nicht nur eine Speichertechnologie, die alleine im Endeffekt ausreichen wird. Je nachdem, in welchen Ländern man ist, gibt es viel Wasserkraft, also Pumpspeicher. Ja. Also es gibt sehr viele Formen von Speicherung, die man sich eigentlich Pumpspeicherkraftwerk heißt, dass das Wasser einen Berg hochgepumpt wird mit der Energie, die übrig ist. Und wenn jetzt die Energie man braucht, dann macht man dann eine Schleuse auf und dann fällt es durch eine Turbine. Die Sonne scheint, okay, Wasser hoch, weil ich habe sozusagen eine hohe Stromproduktion. Und dann später, wenn ich es eben brauche, kann ich es abrufen. Das ist ja die Idee von dem Speicher. Ja. Aber genau, jetzt hier kann ich das sozusagen auch in kinetischer Energie, also indem ich das sozusagen hochsetze und dann wieder runterlasse, speichern. Also zum Thema chemische Energie ist eben Elektrolyse auch komplett im Gespräch, in Kombination mit der Brennstoffzelle, weil was da passiert ist, du hast Wasser, H2O, und wenn du halt jetzt viel Stromproduktion hast, dann kannst du eben in dieser Elektrolyse aus Wasser, H2O, Wasserstoff, H2 und Sauerstoff, O2 herstellen. So, ne, du trennst es auf in die beiden Bestandteile. Und das kannst du dann erstmal speichern. Also es sind dann halt Gase, aber wir haben, so die Idee ist, dass wir halt ein Gasnetz auch zur Verfügung haben, das schon da ist. Und diesen Wasserstoff speichern kann. Okay. So, das ist die Idee. Und dann eben, wenn man die Energie wieder braucht, dann braucht man eben diese Brennstoffzelle, die es ganz rückgängig macht. Also da habe ich auf der einen Seite geht Wasserstoff rein, auf der anderen Seite geht Sauerstoff rein. Ohne dass es explodiert. Und es bildet sich Wasser, ohne dass es explodiert. Das kriegt man schon hin. Okay. Und ich meine, es fahren auch genug Autos schon rum und alles, also es geht schon. Genau, und aus dem Wasserstoff und dem Sauerstoff bildet sich ja Wasser, das will das, das ist energetisch, die Form, wo Energie wieder frei wird. Am Anfang stecke ich rein, das ist die Elektrolyse, um es aufzutrennen, aufzuhacken, und später kommt Energie raus und es entsteht wieder Wasser. Und das ist halt dieser große Traum auch von vielen Wissenschaftlern, so geil, es ist halt einfach nur Wasser so, und am Ende kommt halt kein CO2 oder was auch immer, sondern es ist halt Wasser, so, ne, mit dem ich umgehe. Und das kann wiederum genutzt werden, um aufgespalten zu werden und so weiter. Und das kann vor allem benutzt werden für Mobilität, was halt ein riesengroßes Problem lösen könnte. Genau, also so wird es zurzeit gedacht, also dass eben auch dieser Wasserstoff für Mobilität oder Brennstoffzellen kann man halt auch so in Autos drin haben und dann einen Wasserstofftank oder dann damit rumfahren. Genau, aber wie gesagt, es gibt keine saubere Technologie, es gibt keine saubere Energie, so, davon müssen wir uns auch irgendwie verabschieden. Ich meine, alles braucht Ressourcen, alles, bei allem treten Verluste auf, und klar, wenn man das alles optimieren, aber so allein über diese Effizienz und die technische Lösung, und ich glaube, da sind sich ja alle sicher, auch wenn sie zum Teil Nerds oder Technikfreaks sind oder irgendwie da auch viel so selbst ihre eigene Energie so reinstecken, die wird es halt nicht wuppen. So. Also Effizienz alleine reicht halt nicht, um jetzt sozusagen der Utopie ein bisschen näher zu kommen, hier komplett von Erneuerbaren zu leben oder komplett ohne irgendeinen Fußabdruck zu leben. So, davon muss man sich sowieso, glaube ich, verabschieden. Also es gibt keine saubere Energie, wir probieren. Also auch, wie gesagt, Silizium-Panels, Batterien und so, weil du das so ein bisschen am Anfang gefragt hast, dass das ja auch letztendlich vom Abbau Ressourcen aufwendig ist und so weiter. So, das wird es halt auch bleiben. Und deswegen geht es halt nur mit bestimmten anderen Säulen immer einher. Also Effizienz geht nur einher, wenn ich auch schaue, dass man eben mit den ganzen überlegt, ja, brauche ich das überhaupt und so weiter, Thema Suffizienz. Es geht um Verbrauch. Ja, das letztendlich auch komplett runterzieht, so, ne? Dann brauche ich halt weniger von den ganzen Panels, von den ganzen Speichertechnologien und so weiter. Die können es dann gut stemmen. Und ja, ein Thema wird auf jeden Fall auch weiterhin sein, das Ganze in den Kreislauf letztendlich einzubinden und zu schauen, genau, kann ich die Batterien wiederverwenden, kann ich die Panels wiederverwenden, kann ich die reparieren. Auf jeden Fall möchte ich noch kurz selber hier sagen für alle Zuhörer und Zuhörer, dass hier auch, also wenn ihr mal auf dem Klimacamp seid und so und sucht die Stromis, sie haben auch tolle Workshops, auch zum Thema Windkraft. Ihr habt hier irgendwie da zwei übelst coole Windräder stehen, die gebaut wurden. Meine Fresse, ist das cool und super interessant und super schwierig. Also ist auch ein sehr anspruchsvoller Workshop und Vortrag, den ich trotzdem unbedingt weiterempfehle, weil man unglaublich viel lernt. Hier steckt viel Wissen in diesem Zelt. Und es ist tatsächlich, glaube ich, der Teil, der dieses Camp, so diese gelebte Utopie eigentlich so am eindrucksvollsten, beziehungsweise am symbolkräftigsten, sag ich mal jetzt, weil es steht hier halt rum, ne? Es ist ja halt alles da und es geht halt hier um Strom und es ist ein... steht auch ein hier ganz schön großes Chaos. Ja. Schau mal hier, Utopie ist auch auf jeden Fall, genau. Oder auf jeden Fall viel Arbeit und wir brauchen jede Menge Leute, die mitmachen können und die auch gebraucht werden. Und genau, also wie gesagt, ich habe zwar so ein bisschen so einen Hintergrund, aber das ist ja komplett eben aus so einem Forschungsding und alles ist noch super klein und geht gar nicht so wirklich darum, okay, was macht jetzt überhaupt so ein Wechselrichter oder was macht die Batterie hier und wie stecke ich das nachts um, dass nirgendwo eine Sicherung oder dass ich nicht mein Netz überlaste und so. Aber das lernt man dann eben hier und es gibt halt Leute, die schon lange dabei sind, Leute, die kürzer dabei sind und genau, so lernt man dann eigentlich und gibt Dinge ganz gut weiter. Jo, dann war das jetzt eine Einladung an alle. Und Patricia, ich danke dir für dieses coole Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Und alle anderen wahrscheinlich auch. Jo, gerne. Danke.